Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 16. Bienengesprächen aus Vorarlberg dieses Mal. Ich bin zu Gast beim Präsidenten des Vorarlberger Imkerverbandes, Egon Gmeiner in Schwarzach, und wir erfahren viel über die Imkerei, die Bienen und die Dörfer in Vorarlberg. Und im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht, der kommt vom Attersee, vom Bienenhof Attersee. Viel Vergnügen! Gespräch, die 16. Ausgabe. Ich bin zu Gast bei Egon Gmeiner in Schwarzach in Vorarlberg. Danke, Herr Gmeiner, für die Einladung. Freut mich sehr, Sie in Vorarlberg begrüßen zu können. Das ist schon sehr schön bei euch in Vorarlberg. Normalerweise bei schönem Wetter ist es noch schöner wie jetzt bei Regen. Na, aber nach dieser Hitzewelle ist jeder Regen willkommen. Nein, es war ganz, ganz wichtig für uns, dass es einmal ausgiebiger geregnet hat, und zwar nicht in Strömen, sondern an Dauerregen von 2-3 Tagen. Ja. Die Böden im Ried waren ja schon so zerfurcht, und am Anfang konnten sie, weil sie wie Beton waren, gar kein Wasser mehr aufnehmen. Es hat also einige Zeit gedauert, bis wieder die Feuchtigkeit in den Boden überhaupt eingedrungen ist. Aber ich bin jetzt so von Kroatien raufgekommen, über Slowenien, Villach und dann Schafappig nach links Richtung Vorarlberg und dann Adelberg durch. Es ist hier schon sehr grün. Die lange Zeit der Hitze hat jetzt so optisch nicht viel Schaden angerichtet. Nein, das kann man ohne weiteres sagen. Es sind natürlich die Wiesen nicht so in der Entwicklung, wie es normalerweise ist. Die Heuernte ist sehr, sehr mager. Die Futtergrundlage für die Grünlandwirtschaft ist also sehr mangelhaft. Aber sonst sind wir mit der Temperatur recht gut zur Rande gekommen. Mhm. Schwarzach in Vorarlberg ist so eine kleine Gemeinde, wo es noch jede Menge Wiesen zwischen den Häusern gibt. Es gibt sogar eine Stelle mitten im Ort neben der Konditorei, wo es ein bisschen nach Kuh riecht. Da gibt es also noch einen Stall mitten im Ortsgebiet. Da ist also Landwirtschaft und Lebensraum sehr fein vermischt. Ja, Schwarzach ist eine Gemeinde mit gut 4000 Einwohnern. Zuzugsgebiet für Dornbirne und Bregenz, weil in diesen Ballungsräumen die Grundstücke A nicht mehr verfügbar und B auch nicht mehr erschwinglich sind, sodass die Gemeinde Schwarzach an sich ländliche Gemeinde ist, die mittlerweile schon mit Verbauungen über Gebühr fast bedient ist. Vom ländlichen Charakter her ist, wie Sie sagen, die Landwirtschaft noch präsent. Und man treibt die Kühe noch durchs Dorf. Das ist für uns ein nicht exotisches Bild, sondern gehört einfach dazu. Und dieser Landwirt, den Sie angesprochen haben, ist jetzt Nebenerwerbslandwirt, weil er in Pension gegangen ist, aber die Landwirtschaft natürlich im reduzierten Maße weiterführen kann, weil einmal Landwirt, immer Landwirt, der kennt also nicht die Pensionsbank. Und wenn man so durch Vorarlberg fährt und jetzt auch hierher fährt, nach Schwarzach, dann bekommt man so ein bisschen ein Gefühl für die Kleinräumigkeit, die sehr gepflegt ist. Man sieht wunderschöne Wiesen, die aber nicht einfach nur eine Fläche sind, sondern dazwischen stehen wieder Bäume oder Hecken. Aber das alles scheint überlegt zu sein. Also das ist eine gestaltete Zufälligkeit. Ja, es ist nicht nur eine Zufälligkeit, sondern es braucht sehr, sehr viel Weitblick. Auch von unserer Politik, die in den vergangenen Jahren dazu geschaut hat, dass die industrielle Landwirtschaft nicht zu groß wird, sondern dass die kleinstrukturierte bäuerliche Familie erhalten bleibt. Und vor allem bei diesen Bäumen, die ja für große Landwirtschaft sehr hinderlich sind für die Bewirtschaftung, sind Aktionen gesetzt worden, gerade durch die Problematik des Feuerbrandes, die wir in den vergangenen Jahren massiv gehabt haben, hat man schon in den vergangenen fast Jahrzehnten Aktionen mit Hochstammförderung gemacht. Das sind bodenständige Apfel- und Birnenbäume, die also keine Spindel, keine Spalier, sondern so wie sie früher waren, die hochstämmigen Bäume mit 20, 30 Meter Höhe wieder gesetzt werden, dort wo sie entweder überaltet waren oder durch den Feuerbrand gerodet werden mussten. Und ist das für den Feuerbrand dann nicht mehr attraktiv, solche Bäume? Das kann man so nicht sagen. Man versucht schon viele Jahre mit sehr viel Geld Alternativmethoden gegen den Feuerbrand zu finden. Das funktioniert aber bei den Hochstämmigen nicht, sondern die können entweder geschnitten oder stehen gelassen werden. Mittlerweile kommt man zu der Meinung, dass der Baum am besten sich erholen kann, wenn er sich erholt, wenn er in Ruhe gelassen wird. Man ist also in einzelnen Bereichen davon abgekommen, in den Baum hineinzuschneiden. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist dann der Feuerbrand so ein Anlass, wieder alte, angestammte Apfelsorten zu pflanzen? Es hat sehr viele Untersuchungen gegeben, welche alten Sorten feuerbrandresistenter sind. Und auf diese ist zurückgegriffen worden. Und es hat sich halt herausgestellt, dass die Neuzüchtungen viel, viel anfälliger sind für solche Dinge wie für Feuerbrand, für Monilia, für alle anderen Krankheitsbilder, die es im Obstbau gibt. Und gleichzeitig gibt es natürlich wieder, wenn wir noch einmal zum Ortsbild gehen, wenn man jetzt zu Ihrem Haus geht, da in der Apfelgasse, beim Eingang schon auch diese Versuche der Verdichtung, wo man einen großen Wohnbau plötzlich hat mit mehreren Parteien, schon in einem gewissen Vorarlberger guten Geschmack, architektonischen Stil. Es fällt jetzt nicht groß auf, aber diese Versuche der Verdichtung, dann ist auch ein Werbeplakat dabei, kauft hier eine Wohnung, gibt es schon auch. Weil man sagt, naja, das ist Lebensraum und wo es Menschen gibt, ist Verdichtung ein Thema. Ja, wie ich eigentlich vorher schon ja angemerkt habe, durch den Zuzug von außen gibt es eine Verdichtung, weil die Preise enorm hoch sind und daher mit jedem Quadratmeter Wohnraum der Anteil des Grundes mitzufinanzieren ist. Und wenn man weiß, dass jetzt in dieser noch ländlichen Gemeinde Schwarzach der Quadratmeter Grund unter 300 Euro nicht zu kriegen ist, wenn man überhaupt einen kriegt, die Preise gehen auf 400, 500 Euro, je nach Lage, dann ist diese Verdichtung einfach eine finanzielle Notwendigkeit, weil sonst der Wohnbau nicht mehr bezahlbar ist. Und das wird wahrscheinlich auch zu Interessenskonflikten führen. Ja, die Interessenskonflikte halten sich in Grenzen, weil die Mischung sozialer Wohnbau verdichteter Eigentumswohnbau und kleinstrukturierte Parzellen für Einfamilienhäuser noch in der Waage sind. Und gleichzeitig geht es ja dann überall hinten rauf in die Berge. Ja, Schwarzach ist an sich das Tor zum Bregenzer Wald. Der Bregenzer Wald zählt noch nicht zum Gebirge, sondern erst das Gebirge, dann des Bregenzer Waldes in den hinteren Regionen. Der Bregenzerwald ist ja vom Rheintal aus besiedelt worden, der vordere, mittlere Bregenzerwald und der hintere dann von den Walsern über die Gebirgsbässe der Mülls, Schröcken, typische Walser Siedlungen, die sind also über die Bergbässe besiedelt worden und Schwarzach war früher der Knotenpunkt für die Transporte in den Bregenzerwald mit Fuhrwerken und erst dann später die heute aufgelassene, leider aufgelassene Bregenzerwald Schmalspurbahn von Bregenz hinein. Also die nächste Stufe vom Rheintal ist der Vorderwald, der ganz eine klassische Bauernlandschaft ist. Und Sie sind in Schwarzach geboren? Ich bin kein Schwarzacher, ich bin in Dornbirn geboren. Der Dornbirner ist ein eigener Menschenschlag. Na, das ist 5 Kilometer weiter. Trotzdem. In Dornbirn ist jeder innerhalb kurzer Zeit, wenn er sich anständig aufführt, Dornbirner und wird aufgenommen. Das auch wenn er aus dem Banat kommt? Ganz gleich, woher er kommt. Er ist, wie gesagt, wenn er sich als normaler Bürger benimmt, Und auch an den Vereinsgeschehen und den gesellschaftlichen, nicht Zwängen, aber Gepflogenheiten beteiligt, ist er ein angesehener Dornbirner Bürger. Das ist in den anderen Gemeinden nicht der Fall. Was ist auch dort nicht der Fall? In Schwarzach. In Schwarzach ist es sicher so, dass man ja, Schwarzacher ist, wenn man 2 Generationen mindestens in Schwarzach gelebt hat, auf gut Deutsch. Jetzt wollen wir Sie sagen, Sie sind in Schwarzach ein Fremder geblieben. Ich bin in Schwarzach sehr wohl integriert, als Obmann des Bienenzuchtvereines Schwarzach mit mehr als 25 Jahren, mit vielen Jahren Tätigkeit in den Gemeindegremien, ehrenamtlich. Das schon, nur als Schwarzacher, obwohl ich bald 40 Jahre da wohne, bezeichnet mich niemand. Und die Liebe hat Sie nach Schwarzach geführt? Die Liebe hat mich nach Schwarzach geführt, insofern, dass meine Frau einen Grund in Schwarzach gehabt hat und die Frage war, wo ist dann unsere Dauerniederlassung? Ursprünglich habe ich in meinem Heimathaus in Dornbirn gewohnt und so sind wir dann nach Schwarzach mit einem Neubau gekommen, auf gut Deutsch. Aber sehen Sie, es braucht einen Grund zum Heiraten. Also die Liebe selbst ist ja ausreichend, dass man sich versteht, dass man zusammenlebt und Kinder kriegt. Aber wenn man heiratet, dann braucht es einen Grund im Sinne von Grundstück. Also ich glaube, dass das Wort Grund vom Grundstück kommt. Möglicherweise schon, ja. Ja. Vielleicht eine Klärwortschöpfung, ja. Aber die nicht ganz abwegig ist. Ich stelle Sie vielleicht noch ein bisschen vor, damit die Hörer ein Bild von Ihnen kriegen. Sie sind in Ihrer aktiven Zeit im Landesdienst gewesen, leitender Jurist. Das heißt, Sie haben eine fundierte juristische Grundlage und das schadet nicht bei Ihrer jetzigen Tätigkeit. Also Sie sind in Pension. Als Präsident des Vorarlberger Imkerverbands. Ja, als erstes kann man sagen, dass wenn man so eine Funktion wie den Vorarlberger Imkerverband zu führen übernimmt, dann muss man als erstes die Menschen mögen. Die Imkerschaft ist eine eigene Sorte Mensch. Wir haben in Vorarlberg rund 1300 Imker. Die Führung des Imkerverbandes ist ehrenamtlich. Und jetzt kann man sich vorstellen oder nur erahnen, wie viel da auf eine Führung zukommt bei diesen 1300 Imkern, da gibt es alles, was man sich denken und auch nicht denken kann. Sodass nicht nur von der Menschenführung, nicht nur von der Kommunikation, sondern auch von der rechtlichen Beratung her eine fundierte Ausbildung für die Imkerschaft natürlich nur von Vorteil sein kann, und die wird ausgiebig auch in Anspruch genommen von den Imkern, sodass die Grenze der Ehrenamtlichkeit eigentlich überschritten ist. Eigentlich wäre es eine hauptberufliche Tätigkeit, diese Betreuung der Imker in Vorarlberg. So ist es mittlerweile, weil in den vergangenen Jahren die Imkerei wesentlich komplexer geworden ist, wie sie früher einmal war. Früher war vor jedem Bauernhaus ein Bienenhaus. Jeder hat ein paar Bienenvölker gehabt. Die Betreuung war wesentlich problemloser. Heute haben wir die Varroa-Problematik und viele andere Dinge. Wir haben durch diese Kleinstruktur, die Sie vorher angesprochen haben, natürlich auch Probleme, Gott sei Dank. Aber auf der anderen Seite haben wir einen riesigen Boom an Neuimkern. Wir haben ein riesiges Interesse an der Imkerei. In den vergangenen 5 Jahren waren im kleinen Land Vorarlberg die Anfängerkurse mit kein einzigem unter 100 Teilnehmern. Und letztes Jahr waren es 136, vorletztes Jahr waren es 150. Und das zu handeln ist schon enorm schwierig genug, weil ja die Leute wollen Praxis lernen, und mehr wie 20 kann man nicht in die Imkerei einführen. Also eine Vielfalt an Interessen, die da sind, die auch bedient werden müssen. Und da ist langsam mit unserer Generation, die jetzt noch am Ruder ist, wahrscheinlich die Ehrenamtlichkeit vorbei. Gesetzlich und gesellschaftlich ist die öffentliche Hand da sicher gefordert, einzugreifen, einzusteigen, weil alle anderen, auch landwirtschaftlichen Gruppen, haben eigene Vertretungen. Ob das der Obst- und Gartenbau, ob das der Schweinezuchtverband, ob das alle anderen Sparten, die es gibt, sind bereits hauptberuflich in der Landwirtschaftskammer im Wesentlichen mit der Betreuung vertreten. Jetzt müssen Sie mir bitte noch einmal helfen. Der Imkerverband vertritt die sogenannten Hobby-Imker, und die Erwerbsimker sind eine andere Gruppe, oder zählen die auch zu ihren Klientel? Wenn man die Gesamtstruktur in Österreich anschaut, dann sind rund 26.000 Imker im österreichischen Imkerbund vertreten und 250 im Erwerbsimkerbund. Das sind einmal die zwei getrennten Bereiche. Der Imkerbund sind die Neben-, also die Hobby-Imker. Ist, glaube ich, kein guter Begriff, aber das sind die Nicht-Erwerbsimker und die Erwerbsimkerbund ist dann die Erwerbs. Wobei die Erwerbsimker, diese 250, alle auch im österreichischen Imkerbund beheimatet und auch vertreten sind. Sehr viele Erwerbsimker unter Anführungszeichen sind nicht im Erwerbsimkerbund, weil zu definieren wäre, wann beginnt der Erwerb. Und für mich ist die Definition an sich klar. Wenn jemand über 50 Bienenvölker hat, dann ist er verpflichtet, sich beim Finanzamt zu melden, einen Einheitswert zu beantragen und auch entsprechend die Abgaben und Steuern zu leisten. Bis zu 50 Bienenvölkern ist der Imker pauschalierter Landwirt. Und das Hobby hört garantiert bei mehr als 10 Völkern auf. Weil dann wird es eine Arbeit. Dann ist Arbeit. Und wenn einer regelmäßig arbeiten muss, ist es nicht mehr hobbymäßig. Der Aufwand ist zu hoch und er möchte auch einen Ertrag dafür, sonst tut er es nicht. Aber Landwirt ist er eigentlich schon ab dem ersten Volk. So ist es. So ist es. Und er ist auch pauschalierter Landwirt ab erstem Volk. Es ist schwer verständlich. Es wird auch in der Regel nicht geglaubt, dass es so ist. Der Beweis ist der, dass, und es ist leider viel zu wenig bekannt, dass der Imker mit einem Volk, wenn er einen Honig an einen Gewerbetreibenden verkauft, die Mehrwertsteuer in Rechnung stellen kann. Kann oder muss? Nein, muss nicht, weil muss gibt es in dieser Kleinstruktur bei der Mehrwertsteuer nicht, weil inklusive Mehrwertsteuer verkauft wird und da ist die Grenze rund 400 Euro. Bis dahin keine Mehrwertsteuer verlangt werden muss. Er ist aber auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Er liefert also die Mehrwertsteuer nicht ab, hat dafür für seine Aufwendungen keinen Vorsteuerabzug. Sodass man für die Ihre ursprüngliche Frage der Erwerbsimker und der Hobbyimker, der sogenannten Hobbyimker, die im Österreichischen Imkerbund vertreten sind, man sich aussuchen kann, ist er jetzt ab 10 Bienenvölker nicht mehr hobbymäßig unterwegs oder macht er sein Hobby bis 20 Bienenvölker. Jedenfalls ist die Grenze dort anzusiedeln, wo man nicht mehr von reinem hobbymäßigen Imkern sprechen kann. Und der Gewerbetreibende, der Honig kauft von seiner Person mit Mehrwertsteuer, wird der die wieder rückvergütet kriegen? Er holt die Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurück und liefert dann natürlich im Rahmen seines Verkaufes die Mehrwertsteuer dann wieder dem Finanzamt ab. Ja. Und der Imkerbund und Imkerverband, da brauchen wir jetzt noch eine Definition. Der Imkerbund ist so ganz drüber. Der Österreichische Imkerbund besteht aus seinen Mitgliedern und das sind die 9 Landesverbände. So, ganz genau. Und das ist nämlich gar nicht uninteressant, die Frage, wer Mitglieder sind, weil das sind nämlich dann praktisch, wie sagt man denn im Juristischen, das sind dann die Einheiten, die Stimmrecht haben, die mitreden können. Das heißt, ich kann als Imker wie auch immer gar nicht im Imkerbund mitreden, weil ich ja nicht Mitglied bin, ich bin im Verband. Wieder, aber im Verband bin ich ja auch nicht direkt, sondern ich bin ja beim Imkerverein. Und wie ist jetzt der Weg von Verband zu Verein? Die Vereine sind Bestandteil des Vorarlberger Imkerverbandes. Wir haben in Vorarlberg 48 Vereine, flächendeckend im ganzen Land, wobei einzelne 96 Gemeinden sind in Vorarlberg, sodass durch Zusammenschlüsse die 48 herauskommen. Und der einzelne Imker ist Mitglied beim Bienenzuchtverein und über den Bienenzuchtverein ist er Mitglied im Vorarlberger Imkerverband. Und was heißt dieses über? Er ist auch Mitglied, aber nicht im eigentlichen Sinne des Österreichischen Imkerbundes. Der einzelne Imker zahlt seinen Mitgliedsbeitrag an den Ortsverein. Er zahlt den Beitrag an den Vorarlberger Imkerverband und er zahlt den Beitrag an den Österreichischen Imkerbund. Und so setzt sich sein Mitgliedsbeitrag aus diesen drei Komponenten jedenfalls zusammen. Es kommt dann noch die Versicherung dazu, die obligatorisch ist bei uns. Also indirekt ist er beim Österreichischen Imkerbund und direkt ist er beim Vorarlberger Imkerverband und beim Bienenzuchtverein, weil die einzelnen Imker in Vorarlberg im Imkerverband über den Verein namentlich geführt wird. Und warum gibt es diese Stufe da noch? Warum reicht es nicht aus, im Bienenzuchtverein Mitglied zu sein? Warum auch noch im Verband? Die Verbandsaufgaben sind für den einzelnen Imker vielfältig. Da geht es um die EU-Förderungen, die eine ganz, ganz wesentliche Komponente für die Imkerschaft ausmacht. Wir haben einen Aufwand an EU-Förderung von jährlich rund 50.000 Euro. Für uns Kleinimker eine große Summe. Es sind die Aktionen Honiguntersuchung, die der einzelne Imker nicht über den Verein, sondern direkt beim Verband macht. Er beantragt die Schulungskosten direkt beim Verband. Da ist in der Regel die Bestätigung des Vereines notwendig, sodass man eigentlich sieht, es beantragt er nicht beim Verein, sondern er beantragt die Dinge beim Verband mit Bestätigung des Vereines. Und wozu ist jetzt dann der Verein gut? Der Verein ist unverzichtbar in den Ortschaften, weil dort die Betreuung der Imker vor Ort erfolgen kann. Da sind die größtenteils oder oftmaligen monatlichen Zusammenkünfte. Da gibt es einen Bienenwart, der die Imker berät und betreut, ebenfalls eben ehrenamtlich ohne Kosten. Und in den vergangenen 20 Jahren, wo die Varroa eine riesige Problemzone darstellt, sind diese geschulten Leute vor Ort ganz, ganz wichtig, weil den Imkern an die Hand gegangen wird. Und daher ist der einzelne Ortsverein natürlich eine notwendige Institution. Denken Sie an die Feuerwehr, wenn es da nur einen Landesverband für die Feuerwehr geben würde und am Ort nichts ist, ja, da funktioniert das vermutlich nicht. Und so wird es auch bei uns ohne Gemeinden, ohne Ortsvereine nicht funktionieren. Aber könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ein schönes rotes Auto, eine tolle Löschspritze, aber da steht nicht Feuerwehr drauf. Ich bin also nicht beim Feuerwehrverein, aber ich lösche gerne. Das bei den Bienen übertragen, muss ich beim Verein eigentlich Mitglied sein oder kann ich sagen, ich halte meine Bienen völlig privat, ich brauche keine Förderungen? Ich weiß, es ist ungeschickt, es wäre auch nicht schlau, es zu tun, Stichwort Krankheiten, aber Pflicht ist es nicht, bei einem Verein zu sein. Nein, überhaupt nicht. Es gibt sicher Imker, die aus irgendwelchen Gründen sind keine Vereinsleute, sie sind eigenständig, sie wollen mit einem Verein nichts zu tun haben. Das gibt es sicher auch. Gibt es wirklich? Also gibt es Leute, die nicht beim Verein sind? Ja, sowieso, das gibt es schon. Natürlich sind sie von sehr, sehr vielen, wenn sie sich nicht selber die Informationen holen. Heute geht es ja leichter wie früher durch Internet und Medien und die Kommunikationsmittel, die es heute gibt, sich Informationen zu holen. Aber sonst kann einer eigenständig schon imkern, aber hat natürlich den Nachteil, er erfährt nicht, wann es wo Honig zum Beispiel. Da sind bereits die Fäden bei uns so, dass man erfährt, hoppla, jetzt beginnt die Waldtracht, schau dazu oder wandere dorthin, oder es ist Faulbrutgefahr, oder es ist eine gemeinsame Behandlung der Varroa notwendig, weil der Einzelne steht da auf verlorenem Posten. Er schädigt nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Also die Vereinszugehörigkeit ist nur von Vorteil. Auch zum Beispiel die Honiguntersuchung ist auch richtig teuer, wenn man nicht gefördert wird in irgendeiner Weise. Ganz sicher, die EU-Förderung, die natürlich nicht, das Geld kommt ja nicht nur von der EU, sondern es kommt zum Großteil aus dem Lande selbst und auch vom Bund. Die ist 80% und 20% ist Selbstbehalt. Und das sind das enorme schon, ja. Summen, das ist keine Frage. Nur wenn er sich nicht selber interessiert, der nicht organisiert Imker, kennt er und weiß er diese ganzen Dinge nicht. Und das Handling, wo will er selber sich hinwenden? Da ist bei uns alles organisiert, wo er die Proben abgibt, die werden dann weiter transportiert an die zuständigen Stellen. Und da kommen wieder die Ergebnisse und da gibt es dann die entsprechenden Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Er ist ein Exote, sei das bei Spritzung gegen Feuerbrand, wo Streptomycin im Einsatz ist. Da kann er nicht seinen Honig verkaufen und auch nicht verschenken, weil er nicht weiß, ist eine Belastung da oder ist keine da. Also alle diese Dinge sind unklug, wenn jemand nicht dabei ist. Und Sie als Präsident vom Imkerverband, vom Vorarlberger, sind ja an dieser Schnittstelle zwischen den Menschen, den Imkern und jetzt diesen ganzen Hintergrund an anderen Interessensgruppen, Landwirten, gesetzliche Rahmenbedingungen. Das ist schon eine interessante Aufgabe, glaube ich. Und Wissen braucht man nicht zu wenig haben und Erfahrung, um das auch wirklich zu betreiben. Ja, es ist enorm, wenn man die ganze Bandbreite anschaut, die damit verbunden ist. Es sind die ganzen Kommunikationen, die zu pflegen sind. Es sind die gesetzlichen Vorschriften, die zum Schutz des Imkers, aber auch zum Schutz derer, die wandern, gibt Konfliktstoff. Natürlich, es soll auch die Bevölkerung nicht zu sehr belastet werden im Hinblick auf Angst vor Bienen und alle diese Dinge, die damit verbunden sind, brauchen halt einfach ein Netzwerk, das sehr gut ist, wenn man es hat und kennt. Aber die Materie ist natürlich positiv besetzt. Also die Biene ist ein Sympathieträger, die wird von der Bevölkerung unterstützt. Der Honig ist ein Produkt, was außer Zweifel ist, wenn die Qualität passt. Da haben es Interessensvertreter der konventionellen Landwirtschaft, sage ich einmal, die auch mit Spritzmitteln zu tun haben, schon eher schwerer, diese Aufgabe jetzt von der Öffentlichkeitskomponente her zu betreuen. Ja, das ist keine Frage, da haben Sie vollkommen recht, die Bienen, aber auch die Imker sind zurzeit Sympathieträger in der Öffentlichkeit und wir rennen überall offene Türen ein, wenn es um die Imkerei geht. Gerade dieses vergangene Bienensterben hat die Bevölkerung wachgerüttelt und zu einer enormen Hilfsbereitschaft gebracht. Leider haben wir im vergangenen Herbst und Winter 30% der Bienenvölker verloren. Und jetzt sagt diese Durchschnittszahl 30% wohl, dass 2700 Bienenvölker gestorben sind, aber die einzelne Problematik nicht. Das ist dasselbe, wenn einer 1,50 Meter groß ist und der andere 2 Meter haben es beide nicht leicht, aber der Durchschnitt ist 1,75, sodass umgelegt auf die Imkerei, wenn ein Imker, der 50 Jahre imkert, 3 Bienenvölker hat und es sind 2 tot, dann überlegt er sich, mache ich weiter. Das überlege mir ich auch schon, wenn mir das passieren würde. Also wenn ich als Anfänger 3 Völker habe und die sterben alle. So ist das. Und daher sagt dieser Durchschnitt die Problematik nicht, mit der wir eigentlich zu kämpfen haben als Organisation. Wie gesagt, der Nachwuchs ist enorm hoch, aber wir sind noch in Steigerung, aber bei diesen Schwierigkeiten, die sind, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass auch die Alten bleiben. Aber da sind wir an einer ganz, also eigentlich sehr interessanten Schlüsselstelle. Diese Vereinsstruktur, das ist eine Stärke, die gewachsen ist über die, schätze ich mal, über die Jahrhunderte in Österreich, auch in Deutschland oder überall in unserem Kulturraum. Ich weiß es nicht, wie es anderswo ist. Aber wie Sie eben sagen, also dieses ehrenamtliche, ja genau, ist mit der jetzigen Situation eigentlich nicht mehr so richtig diese passende Struktur, um der gegenwärtigen Situation adäquat zu begegnen. Weil Sie könnten mit einem Mitarbeiterstab von 20 Leuten, sage ich einmal, auch eine Arbeit machen, die sehr viel angenehmer, wahrscheinlich wirkungsvoller und umfassender wäre, wie wenn Sie es alle praktisch ehrenamtlich machen würden. Keine Frage. Es wären nicht zu viele Leute, wenn 20 Leute in Vorarlberg 10, 5, 3. dem Sinne nach haben vollkommen recht. Ehrenamtlichkeit ist sicher gefordert auf Vereinsebene. Mhm. Dort ist diese bisherige Struktur die richtige. Mhm. Sobald Geld im Spiel ist, ist nicht gut. Aber bei Vereinstätigkeit, bei Landesverband ist es sicher richtig, dass die Grenzen der Ehrenamtlichkeit überschritten sind. Und zwar, aber warum? Wo sind sie überschritten? An der Menge der gearbeiteten Stunden? An beidem, an der Anzahl der gearbeiteten Stunden, aber auch am Erfordernis insgesamt. Bei 1300 Mitgliedern, bei dieser jetzigen Struktur der Imkerei, die nicht mehr, wie gesagt, nur in der Haltung von Bienen den Ausfluss findet, sondern in einer recht komplizierten Bearbeitung der Bienenvölker, weil ohne Imker sterben die Bienen aus. Sie haben keine Überlebenschance und auch nicht ohne massive und intensive imkerliche Betreuung geht es nicht mehr aufgrund der veränderten Umweltbedingungen. Die sind wesentlich schlechter geworden, wie sie einmal waren. Aufgrund der eingeschleppten Krankheiten, die sind ja nicht bodenständig, die Varroa ist ein Schmarotzer, die bei uns oder der bei uns den Wirt umbringt, das ist ja in der Natur völlig abartig, weil der Schmarotzer lebt vom Wirt und bringt ihn nicht um, sondern schmarotzt nur auf Dauer. Und die Varroa bringt die Biene um und ist selber auch tot. Sodass ohne Imker kein Überleben der Bienen gegeben ist. Dann die Nahrungsgrundlage für die Bienen ist dünn geworden. Und dazu kommen noch die Umweltgifte. Und da nicht so sehr von der Intensivlandwirtschaft, sondern auch durch die einfache Unkenntnis der Bevölkerung der Gartenbesitzer. Da wird das Gift in Mengen angewendet, weil man so gewohnt war, weil die Bewusstseinsbildung erst in letzter Zeit und hauptsächlich bei den jungen Leuten, aber auch bei den jungen Landwirten gekommen ist. Und wenn der Landwirt Gift anwenden will, muss er eine Schulung machen. Der Hobbygärtner, der kauft im Baumarkt oder in den Gartenzentren das Gift. Mittlerweile, Gott sei Dank, braucht es dort eine Schulung, die natürlich auch mangelhaft ist, weil der Verkäufer hat Interesse zu verkaufen. Aber es ist besser geworden, weil da die Giftstellagen abgesperrt sind oder sein sollten, sodass da auch eine Änderung im Bewusstsein langsam stattfindet. Aber alle diese Faktoren erschweren die Imkerei. Schon vor Jahren eingeführt, typische Name, die amerikanische Faulbrut, die österreichweit ein riesiges Problem darstellt. Vor allem, weil bei der Bekämpfung dieser Krankheiten auch keine Antibiotikas mehr eingesetzt werden dürfen. Also auch der Imker ist bei seinen Bekämpfungsmaßnahmen mittlerweile auf die natürliche Schiene angewiesen und kann nur mehr mit Maßnahmen, die praktisch naturgerecht sind, arbeiten und weder Gift noch sonstige Stoffe beinhalten, die die Imkerei und das Produkt Honig und Pollen beeinträchtigen würde. Man kann ohne weiteres sagen, dass heutzutage jeder Imker die Produkte, die er erzeugt, in Bio-Qualität herstellt, wo kein Unterschied ist im Honig, ob es rein biologisch, rein natürliche Ware ist oder nicht. Da besteht absolut kein Zweifel. Das heißt, auf Landesebene wären Angestellte gut, weil sie nämlich dieses weite Feld auch bearbeiten könnten. Es ist ja eine Ressource, diese große Menge an Imkern. Dann wäre das Schiff einfach beweglicher. Auf alle Fälle, ja, denken Sie an die über 100 Anfänger. Da sind das muss ja wer Kurse. Betreuen. Der Kurs dauert mehrere Tage. Und da sind 4-5 Vortragende notwendig. Mhm. Und zwar immer eigentlich solche, die die einzelnen Bereiche, den Bereich Gesundheit, den Bereich Vermehrung, den Bereich Zucht, den Bereich Varroa-Behandlung, den Bereich Völkerführung. Alle diese Bereiche werden ja, Bereich Förderung, die werden ja vorgetragen und unterrichtet und brauchen natürlich eine Menge an Leuten und Stunden. Aber die werden ja bezahlt. Die werden sehr, sehr gering entschädigt, weil es auch ehrenamtliche Wanderlehrer für Bienenzucht sind, die vom Vorarlberger Imkerverband gestellt werden und die auch praktisch ehrenamtlich diese Unterrichtsstunden mit geringer Entschädigung halten. Dann ein weiteres breites Feld sind die Jahreshauptversammlungen, wo die Imkerschaft erwartet, dass dort auch ein kompetenter Vortrag gehalten wird und nicht nur der Kassabericht und solche Dinge abgehalten werden. Also bei 48 Vereinen sollte mindestens einmal im Jahr eine Versammlung stattfinden. Bei vielen Vereinen ist es vorbildlich mit einem monatlichen Bienenhock, jedenfalls in der Saison, wo den Imkern gesagt und beigebracht wird, was die Arbeiten des Monates sind. Mhm. Dann haben wir ebenfalls diese Bienen-Seuchensachverständigen, die in allen anderen Sparten von den Fachleuten der Bezirkshauptmannschaften, Tierärzte, Veterinäre, Landwirtschaftssachverständige, Betreuer im Obst- und Gartenbau und so weiter, wie anfänglich schon auch kurz angesprochen. Das gibt es bei der Imkerei nicht. Sie sind wohl da, die Bienenseuchensachverständigen bei jeder Bezirkshauptmannschaft und auch die Koordinatoren dazu. Aber ehrenamtliche Leute vom Vorarlberger Imkerverband, weil bei den Behörden diese Leute nicht angestellt sind. Mittlerweile kriegen sie eine Entschädigung für ihren Aufwand, der aber bei weitem keine Abdeckung und Bezahlung darstellt, sondern ein Butterbrot ist, wenn er das nicht aus Idealismus macht, kriegt man niemanden, vor allem dann auch nicht, weil es oft unangenehme Arbeit ist. Und gerade als Sachverständiger auch, ja. Man nicht unbedingt der Freund des Imkers ist. Ja, so ist das, oder? Ist ja keine Frage. Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über einen Sportflugverein, also einen Flugplatz Kirchheim am Inn in Oberösterreich. Die betreiben als Verein, Sportfliegerclub Ried, einen Flugplatz. Die haben eine asphaltierte Landebahn und einen Tower und 150 Starts und Landungen pro Tag. Das wird alles ehrenamtlich gemacht. Es gibt zwar einen Betriebsleiter oder einen leitenden Ausbildner, aber im Wesentlichen ist es ehrenamtlich. Und was die treibt, ist die Faszination am Fliegen. Die verbringen die Wochenenden am Flugplatz. Und wahrscheinlich ist es bei den Bienen auch so. Die Faszination am Fliegen letztlich, die diese Leute treibt. Aber es ist natürlich schon eine soziale Komponente dabei im Verein. Also es treibt dieses gemeinsam, also dass man, es ist ja das soziale Leben. Also beim Kirchenchor, bei der Feuerwehr, aber auch eben bei den Imkern. Und auf dieser Struktur, glaube ich, ist einfach sehr viel Wert oder sehr viel Ressourcen positiv zusammengefasst. Wenn man das nicht hätte, glaube ich, wenn man alles im Internet erledigt, ohne Verein, sich nicht trifft, dann ging eine große Ressource auch verloren. Das ist keine Frage, die soziale Komponente ist heute wichtiger denn je, die Einsamkeit aufgrund der PCs und der heutigen Medienlandschaft ist ja eklatant, sodass diese Zusammenkünfte der Sozialhygiene und der Psyche für den einzelnen Menschen wirklich zuträglich und auch notwendig ist. Der Mensch ist ein Gesellschaftstier auf gut Deutsch und nicht ein Einzelwesen. Er braucht die Gesellschaft, aber das alleine macht nicht die Imkerei aus, sondern es ist die Faszination an der Biene. Es ist die Faszination an den Geheimnissen der Natur, die man da hautnah miterlebt und immer wieder vor neuen Rätseln steht, welche Schöpfungskraft hinter einem solchen Bienenvolk überhaupt steht. Und nicht umsonst sind mittlerweile 40% der Imkeranfänger Frauen, die mit ihrer Familie teilweise die Imkerschaft betreiben, die selber völlig unüblich der vergangenen Jahrzehnte, wo nur Männer Imker waren. Heute, wie gesagt, nahezu die Hälfte der Anfängerinnen Frauen sind, also der Imkeranfänger Frauen sind. Und sehr, sehr viele Manager auf die Imkerei nicht erst in der Pension umsteigen, sondern wenn sie etabliert sind und an den Wert und den Sinn des Lebens denken, zur Imkerei kommen, weil es kein größeres Abschalten gibt wie beim Bienenvolk. Wenn jemand den Bienenkasten öffnet, dann ist die ganze Welt um ihn nicht mehr existent. Er oder sie schalten ab, weil ein Nicht-Konzentrieren bei den Bienen sofortige Reaktion der Bienen auslöst, nämlich infolge von Stichen. Sodass eigentlich das Hand in Hand geht, Bienenkasten öffnen, Konzentration, und die Welt um einen herum ist wirklich abgeschaltet. Herr Gmeine, jetzt habe ich, glaube ich, drei Fragen, die ich Ihnen unbedingt noch stellen wollte. Die eine ist, passt vielleicht dazu, wie töte ich eine Königin? Unser Lehrer hat gesagt, alle 2 Jahre macht es er, tauscht er die Königinnen aus. Jetzt habe ich beim Königinnenzüchter Johann Fuchs Königinnen bestellt, jetzt Ende August, 7 Königinnen für unsere 7 Völker, weil die haben einiges schon an Geschichte, glaube ich, die Königinnen, die jetzt sind, mit Kreuz und Kunterbunt durcheinander, da gibt es schon gelbe Streifen, also Backfass dürfte da schon über das Leitergebirge irgendwie gekommen sein. Also es scheint eine gute Idee zu sein, Reinzuchtköniginnen vom Herrn Fuchs zu installieren. Aber es gibt Königinnen da drinnen. Wie bringe ich eine Königin aus dem Volk? Also da sind jetzt einmal sicher sehr, sehr viele Fragen, aber auch Antworten damit verbunden. Es wäre verkürzt und auch nicht klug, nur zu sagen, wie bringe ich eine Königin um. Der normale Naturkreislauf im Bienenvolk ist, dass durch den Vermehrungstrieb, aber auch durch den Erhaltungstrieb das Volk selbst junge Königinnen schafft. Die alte Königin geht entweder mit dem Schwarm und sucht sich eine neue Behausung, oder aber das Volk weiselt still um und die Zucht der Bienen geht in diese Richtung, dass von Völkern nachgezüchtet wird, die selbst still umweiseln. Das heißt, sie schaffen sich selbst eine neue Königin und die alte bleibt teilweise im Volk erhalten. Es wirkt sich dermaßen aus, dass die alte Königin keine Duftstoffe, keine Pheromone mehr aufgrund ihres Alters produzieren kann und daher die Bienen merken, hoppla, mit der alten Königin geht es abwärts, wir brauchen eine neue. Und die alte verliert auch aufgrund des Futters Gelée Royale, das normalerweise nur die Königin bekommt, den Ausstoß an Pheromonen und wird dann von den Bienen nicht mehr als Königin gekannt oder anerkannt, weil sie es nicht mehr wissen. Das ist die Stillumweiselung. Dort wird also jedenfalls weder von den Bienen noch vom Imker eine Königin umgebracht. Wenn ein Imker sieht, dass sein Bienenvolk durch die Königin ein sehr lückenhaftes Brutnest hat, weil unter Umständen die Begattung mangelhaft war, weil die Eierproduktion der Königin nicht mehr so ist, wie es normalerweise ist, aufgrund von Witterungseinflüssen. Es kann aber auch sein, dass eine Königin einmal verletzt worden ist beim Hochzeitsflug. Alle diese Dinge sind möglich. Und dann sagt der Imker, ich brauche für dieses Volk keine neue Königin, sonst geht mir das ganze Volk zugrunde. Und jetzt ist die Königin mit einem eigenen Geruch, mit diesen Pheromonen behaftet. Und dann kann es schon sein, dass der Imker die Königin nimmt, sie umbringt, zerdrückt und diese Stoffe auf das Käfig, in dem die neue Königin drin ist, hinaufstreicht, damit die neue Königin von den Bienen als bisherige angeschaut wird und daher auch problemlos angenommen wird. Eine neue Königin mit einem völlig anderen Geruch, mit einem völlig anderen Gehaben, es scheidet sich heute die Wissenschaft in der Meinung, wie ein Volk seine Königin kennt, dann die hineinzubringen, die neue, ist mit sehr viel Gefahr verbunden. Es geht möglicherweise gut im Frühjahr, es geht möglicherweise im September wieder gut, aber während der Saison will das Volk keine neue Königin, wenn es mit der alten noch zufrieden ist. Und da wird die Königin zum Beispiel umgebracht. Der nächste Fall, wo eine Königin ausgetauscht wird, ist, dass ein Ableger gebildet wird, also mit der alten Königin wird ein Teil der Bienen und der Brut vom Volk weggenommen und in das neue Volk eine neue Königin hineingegeben. Und so ist auch eine Erneuerung der Königinnen für die Wirtschaftsvölker gegeben. Und die alte wird dann, wenn sie noch intakt ist und legefähig ist, zum Beispiel mit einem Ableger auf das andere Volk zur Verstärkung wieder hinaufgegeben. Oder aber es wird dann im nächsten Jahr mit diesem Ableger wieder ein Volk gebildet. Also umbringen ist nicht unbedingt die Vermehrung erster Wahl. Danke. Wie sind denn Sie zur Imkerei gekommen, vielleicht, dass wir diesen Kreis schließen, dieses Gespräch? Mein Vater, das ist ja ganz eine einfache Geschichte, mein Vater war Imker und so bin ich zur Imkerei gekommen. Als Kind schon mitgeschaut, Honig geschleckt? Ja, und die erste Funktion als Schriftführer des Bienenzuchtvereins Dornbirn mit 17 oder 18 Jahren. Mhm. Und seither der Imkerei mit Unterbrechungen zugehörig. Und wie viele Völker haben Sie jetzt? Ja, ich habe jetzt so rund 20 Bienenvölker. Ist also Arbeit? Arbeit, keine Frage. Mit Wanderung, hinauf ins Hochgebirge, Alpenrose, Wanderung in den Wald, in die mögliche Weißtanne. Das sind bei uns die Spezialitäten. Alpenrosenhonig muss ich noch einmal selbst probieren, wie der schmeckt. Bin ich schon sehr gespannt. Ja, er ist also recht, recht angenehm. Ja. Und wie war es heuer, bis heuer 2015? Jetzt haben wir August. Was haben Sie für ein Gefühl für diese Zeit jetzt, für dieses Bienenjahr? Gut gegangen? Leider nach diesem massiven Bienensterben über den Herbst. Und die Erfahrung zeigt, dass ein schlechter Start für die Bienen ein gutes Honigjahr gibt und es hat sich wiederum bestätigt. Wir hatten im ganzen Land recht gute Erträge. In Waldgebieten, in niederen Lagen sehr gut. Im Hochgebirge mit Alpenrose mit Bergwiesen ebenfalls sehr gut, weil vom ersten Tag der Blühzeit bis zum letzten war schönes Wetter. Die Erträge sind insofern gemindert worden, weil es schon zu heiß war. Der Nektar ist ja flüssig und muss von den Bienen aufgesogen werden und wird dann erst im Bienenvolk eingedickt zu Honig. Und wenn es zu heiß ist, dann verdickt dieser Nektar bereits in den Blüten und die Bienen sind nicht mehr in der Lage, den aufzusaugen. Die Blüten stellen auch teilweise während der heißen Phase am Tag die Produktion ein, also es vertrocknet, sodass dieses schönste Wetter und wärmste Wetter, das wir gehabt haben, nicht zu 100% in Honig umgewandelt wird. Trotzdem sind wir, glaube ich, im ganzen Land, und zwar alle Imker, von den niederen Lagen, vom Rheintal bis hinauf ins Gebirge, wo natürlich auch Imker beheimatet sind, heuer ein für uns sehr gutes Jahr war, vor allem auch deswegen, weil die Bienen ihre Nahrungsgrundlage gehabt hatten, Pollen und Nektar, was in den vergangenen Jahren und vor allem im letzten Jahr natürlich sehr zu wünschen übrig ließ. Also das Herz des Imkers ist jetzt froh. Ist sehr froh und es gibt auch wieder insgesamt der gesamten Imkerschaft Auftrieb. Schon, das merkt man schon, also diese psychologische Komponente, dieses Demoralisieren, wenn Völker sterben oder wenn die Bedingungen schlecht sind, das habe ich selbst auch schon mitgekriegt. Das ist ein hoher Einfluss auf das, wie man sich fühlt. Ja. Es ist echt nicht egal. So ist das. Und man sieht auch dadurch, dass der Bienen oder das Bienenvolk eigentlich als Lebewesen angeschaut wird und jeder Verlust einem wehtut. Und da geht es eben nicht ums Geld, sondern das tut einem irgendwie, man macht sich Sorgen. Es sind, also Sorgen. So, es ist nicht der Verlust der 150 Euro, was das Bienenvolk zum Beispiel wert ist, sondern es geht wirklich an die Substanz, ans Herz. Genau. Und wenn es gut geht, eben auch. Das ist auch die Belohnung. Ja. Genau so. Gut, Herr Gmeiner, ich bedanke mich sehr. Herzlichen Dank, habe mich sehr gefreut. Ein anderes Mal gerne wieder bei einer weiteren Serie. Und ich hoffe, dass Ihre Arbeit auch die notwendigen Früchte trägt. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und herzlichen Dank für Ihre Mühe. Und mit dem, was Sie erzählt haben, trägt sie sicher Früchte, weil die Früchte sind einfach die Informationen, die die Gesprächspartner in diesen Bienengesprächen einfach teilen mit uns allen. Vielen Dank. Okay. Wie schaut's aus am Bienenstand draußen? Das erzählt uns jetzt Imkermeister Michael Rüber vom Bienenhof Attersee, Attersee im Salzkammergut in Österreich. Ja, mein Name ist Rüber Michael, 48 Jahre alt, geboren in Wien, habe begonnen zum Veterinärmedizin studieren, habe hobbymäßig ab dem 17. Lebensjahr Bienen gehabt und habe das zum Beruf gemacht. Mit, ich glaube, 26 habe ich dann Facharbeiter und Imkermeister gemacht. Und habe mich mit 29, 30 hier in Attersee, am Attersee, als pauschalierter Landwirt mit 150 Völkern pauschalieren lassen. Habe das Ganze die letzten 18 Jahre quasi als Microstar oder als One-Man-Show mit Hilfe meines Vaters, meiner Familie und meiner lieben Frau gemacht. Habe mich gut über Wasser gehalten, um das ehrlich zu beschreiben. Nicht? Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen wirtschaftlichem Wahnsinn und Idealismus, wenn man ehrlich ist. Und hab jetzt die Aufgabe, seit ein bisschen über einem Jahr hier am Bienenhof Attersee Betriebsführer zu sein und ein wunderschön ausgearbeitetes Konzept in die Praxis umzusetzen. Das ist im Moment meine Aufgabe. Und Bienenhof Attersee, Bienenhof Attersee gibt es definitiv seit 3 Jahren. Dahinter stehen 2 Personen, die halt finanziert haben, die einen leerstehenden Bauernhof mit 6 Hektar Grund gekauft haben, natürlich unter dem Vorwand auch wieder eine wirtschaftliche Einheit oder einen wirtschaftlichen Betrieb betreiben zu müssen, nicht, muss man dazu sagen, weil wenn man Landwirt ist, muss man Landwirt bleiben, auch in der Immobilie. Und da bin ich vor Ort halt gewesen, schon mit einem Imkereibetrieb und bin quasi in diese Sache jetzt hineingewachsen. Und es wurde schön finanziert, also wirklich ganz toll. Wir haben 6 Hektar Grund mit Themenwegen, mit einer großen transparenten, also nicht nur zusehbar, sondern auch vor Ort kann man, wenn man sich es ausmacht, immer alles anschauen, also die Imkerei an den Mann zu bringen. Aber das Thema Schauimkerei ist immer so gefährlich. Die Leute glauben manchmal nur, wir sind so da, wir zeigen ein bisschen was her. Also es soll auch ein produktiver Betrieb entstehen. Ja. Also man sollte auch in die Tonnen von Honig gehen, die dann natürlich auch vermarktet werden. Haben Sie gesagt 150 oder 180 Völker? Das variiert, wenn man ehrlicher Imker ist, variiert das. Man kann irgendwelche Angaben machen. Ja. Wir haben schon den 200er angekratzt, aber wie gesagt, heuer ist der Bildungsauftrag sehr, dieser Standbein in den Vordergrund gestellt, weil wir werden so gut besucht, dass ich im Moment, ich kann mich halbieren, sage ich mal ehrlich, Drittung kann ich mich nicht. Ja, ja. Aber das ist so praktisch, wir haben ja im Vorgespräch, also im Hauptgespräch mit dem Herrn Gmeiner in Vorarlberg, in Schwarzach auch gesprochen, dass praktisch eine bestimmte Menge an Völkern plötzlich Arbeit ist, viel Arbeit auch, aber dass offensichtlich jetzt eben beim Bienenhof Attersee auch Menschen damit verbunden sind, mit dieser Anzahl an Völkern, weil es eben ein Gesamtkonzept ist. Also wo es einen Hofladen gibt, der Bio-Imkerei, wo es Lehrpfade gibt, wo das eben auch eingebettet ist in das, was eigentlich Menschen erfahren wollen über Bienen. Und irgendwie funktioniert das. Also haben Sie den Eindruck, dass es gut geht? Das funktioniert. Ich kann es gut sagen, weil ich da hineingewachsen bin. Das funktioniert im Kleinen gut und ist halt hier in einem Konzept mit sehr viel wirtschaftlichen Aufwand und mit sehr vielen Investitionen auch gut. Ja. Man ist halt nur lauter, man hat mehr Medienpräsenz. Ja, ja. Ich war 20 Jahre Kleinimker und habe das genauso weitergebracht, nur habe ich hier jetzt eine andere Plattform, andere Möglichkeiten, in größeren Gruppen das zu machen. Mhm. Also ich habe Mitarbeiter, ich habe, wie gesagt, gute Geräte für eine aufzubauende Imkerei, wo man wirklich mehr Honig produzieren kann, wenn das Personal dann noch passt. Also man kann sich anders präsentieren, man hat andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Was aber nicht heißt, dass ein Hobbyimker oder eine kleinere Imkerei nicht auch den Wert hat, dieses Wissen weiterzugeben. Und wie viele Menschen sind da jetzt insgesamt beteiligt, die sich darum kümmern? Ja, im Moment sind wir ein Team von 7 Mitarbeitern, nicht? Also ich als Imkermeister mit einem Mitarbeiter mit der Bienenbetreuung. Ich muss natürlich die ganzen Führungen und man nennt es den Bildungsauftrag auch abdecken. Das wird jetzt in Zukunft ein bisschen eine große Herausforderung, weil ich habe es eh schon betont, kann mich nicht dritteln. Und da wird man jetzt entscheiden müssen, wie und was man da eingeht, dass man sagt, okay, man geht es wirklich an, 300, 400, 500 Bienenvölker zu betreuen. Mhm. Man kann zwar in einer Session das jetzt einmal hinarbeiten und Königinnen züchten, das ist kein Klacks und auch keine Wissenschaft. Die Kunst des Imkers und des Imkerns ist es in Zeiten wie diesen, das zu erhalten und das logistisch und wirtschaftlich zu führen. Mhm. Ja, also das muss ich betonen. Eine Imkerei muss logistisch sehr gut aufgebaut sein, vor allem wenn es jetzt einmal über 50 Völker geht, weil jeder Imker weiß das ganz genau, was da zu tun ist. Hält man das nicht ein, dann geht man ein. Nicht? Dann geht man ein, ja. Ja. Mhm. Ha. Dann sind wir bei der Situation jetzt. Wir haben Mitte August, also 20. August. Und wie schaut es denn aus bei Ihren Ständen, bei Ihrem Stand, also bei Ihren Völkern, so muss man sagen? Ja, also ich kann dazu sagen, Gott sei Dank haben wir ein besseres Honigjahr als letztes Jahr. Letztes Jahr war vor allem in Oberösterreich, war einfach nicht. Ja. Ja, heuer wesentlich besser. Es hat natürlich auch im Mai ein bisschen wehen getan, also gerade zur Akazienblüte. Wir haben die Bienenstände natürlich auch verteilt, war auch wieder so ein leichter Wetter, Wetterumbruch und ein bisschen kühler, aber ein besseres Ertragsjahr in der Blüte und ich sage mal nicht viel, aber auch Waldhonig. Also als Imker ist man zufrieden, vor allem nach so einem katastrophalen Jahr wie aus dem Vorjahr. In der Völkervermehrung habe ich mich halt besonders jetzt am Bienenhof zurückhalten müssen, aus Zeitgründen, das habe ich eh schon betont. Wie gesagt, man kann sich vergrößern, wenn man weiß, dass man später die Zeit dazu hat. Das sage ich aber auch jedem Anfänger. Yeah. Wenn ein Anfänger zu mir hereinkommt, sage ich, bitte geh zu deinem nächsten Imkerverein oder zu einer Ortsgruppe, schau dir das Ganze 1 bis 2 Jahre an, arbeite mit, mach einen Kurs oder lies Literatur und wenn du dann noch immer Imker werden willst, dann entschließ dich dazu. Mhm. Also so geht es dem Kleinen, so geht es dem Anfänger und so geht es dem Großen auch. Mhm. Ist man logistisch gewappnet, genau. Ist man dabei, ist man es nicht, dann, wie gesagt, dann geht es sich einfach nicht aus. Ich habe es ja jetzt bei uns gemerkt, wir haben also im ersten Jahr mit 3 Ableger begonnen, also die sind dann im zweiten Jahr eben groß geworden, dann haben wir erweitert auf 7, aber das mit der Arbeit ist natürlich, man merkt es sofort und eben diese logistischen Dinge, man kommt in ein ganz anderes Gebiet hinein. Das ist auch spannend. Man kommt in ein anderes Gebiet hinein. Ich freue mich für jeden Anfänger, der von dieser, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, Sucht gefasst wird. Ja. Also jede Sucht hat aber auch ihre Gefahr, dass es dann zu viel wird. Und wie gesagt, ich bin 48 Jahre jung und habe auch schon Ehen scheitern sehen, weil der eine Partner sich nur auf die Bienen verschossen hat und der andere Partner halt lange mitgemacht hat, bis es gereicht hat. Und es geht halt dann auf einmal nur mehr alles um die Biene. Mhm. Das Leben spielt andere Stücke auch. Okay, was gibt's zu tun beim Stand jetzt in den nächsten Wochen? Eine schnelle, einfache Beantwortung war Varroa-Behandlung, nicht? Also jetzt Anfang August, wir haben Mitte August, ist die Varroa-Behandlung, das ist die Zeit, sollte eigentlich schon im Juli passieren, das ist die Zeit der Entmilbung. Wer das jetzt tut, und das ist immer ein immer wiederkehrender Spruch, wer seine Bienen entmilbt im August und es schafft, bis Anfang September eingefüttert zu sein, der ist gut beraten. Ja. Das heißt, das Einfüttern geht dann auch immer parallel, also das ist jetzt für die Imker-Anfänger. Das ist eigentlich eine parallele Sache, das ist auch wir arbeiten mit der Ameisensäure, mit der Verdunstung einer hochprozentigen Ameisensäure, das sollte schon offenes Futter in den Waben sein. Also meine Sache ist so, zuerst ein kleiner Futterstoß, dass offenes Futter vorhanden ist, dann die Ameisensäurebehandlung und dann die Auffütterung auf 15 Kilo pro Volk Futtervorrat. Ja. Ja, sehr gut. Und jetzt würde mich nur interessieren, was würde Ihre Arbeit erleichtern? Das ist einfach, was bräuchten Sie? Also sei es jetzt, was würde Ihnen da einfallen? Welche Punkte? Das ist philosophisch, wirtschaftlich, steuerlich, imkertechnisch. Naja, wir leben in einer schnellen, hastigen Zeit. Alles muss schnell gehen. Man hat für nichts mehr Zeit. Ja. Ja. Jeder hat ein Kastel, jeder hat 3 Handys im Sack und alles geht. Es gibt keine Muße mehr, es gibt kein Betrachten mehr, es gibt kein sich Zeit nehmen mehr. Also das ist auch jetzt meine persönliche Situation in diesem Betrieb. Ein Betrieb aufzubauen ist sehr schwer, aber auch der Alltag in der westlichen Gesellschaft hat zu 90% so aus, dass er jeder dahin hastet und sich auf einen Urlaub freut. Eigentlich sollte der Alltag auch entspannt sein. Ja. Ja, das heißt, und so ist das in der Imkerei auch. Wie gesagt, man steht auch im Hobby, soll jetzt nicht Schwarzmalerei sein. Es sind 5 Völker oder 5 bis 10 Völker nett und gut betreut mit Liebhaberei, bringt mehr als stolz zu sein, dass man 50 Völker hat. Mhm. Ja, ja. Na, Herr Rüber, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, die Sie uns gegeben haben und den Einblick auch in den Bienenhof Attersee. Ich glaube, man kann ja jederzeit hinfahren, besuchen, also Öffnungszeiten für Einzelbesucher, aber für Gruppen, wenn man eben dann eine Vereinbarung mit Ihnen trifft, wann es am besten passt. Ja, also wie gesagt, wir freuen uns über jeden Besuch. Wir haben im Sommer rund um die Uhr offen, eben auch im Winter. Wir sind dabei oder wir haben es geschafft, zu einem Ausflugsziel da im Salzkammergut beziehungsweise in Attersee zu werden. Das Thema Biene, muss man auch sagen, da sind wir ein bisschen glücklich, weil wir der Zeit voraus waren, ist natürlich in aller Munde. Ja. Ich sage dazu, die Biene wird nicht aussterben, sie wird halt immer gern transportiert. Die Landwirtschaft, ich sage auch jetzt absichtlich nicht mehr Biene, sondern die Landwirtschaft kämpft generell. Ja. So auch der Imker oder der Imker bemüht sich. Und mein Satz, den ich auch jetzt immer wieder gern sage, der Produzent kann sich bemühen, ob er jetzt Bio produziert oder nicht, oder ehrlich ein landwirtschaftliches Produkt, und der Konsument hat dann die Macht, etwas zu verändern. Mhm. Und das geht natürlich auch dann nur, wenn er sich auskennt und Wissen hat über das, worüber sie entscheidet. Und selbstverständlich. Nicht? Deswegen ist auch diese Information gut. Genau. Aber wie gesagt, mir sehr viel Spaß jetzt auch in der Imkerei macht dieses Thema Biene, vor allem Jugendlichen, Schulgruppen, auch Interessenten beizubringen. Es ist faszinierend, die Leute wollen das jetzt wissen und ich vermittle immer wieder, ein bisschen gehe ich auch immer weg von der Biene. Die Wespe, die Hornisse, die Hummel und alles, was so kreucht und fleucht, ist mindestens genauso wertvoll wie die Biene. Ja, ja genau. Das muss man auch immer betonen. Ich habe mit einem Bauern aus dem Mostviertel gesprochen, der so einen typischen Vierkanthof hat, wo er jetzt als Erbe alleine ist und er macht, er fährt mit einer mobilen Presse, Obstpresse in Volksschulen, die sammeln dann gemeinsam Fallobst, wenn irgendwo die Bäume in der Nähe sind der Volksschule und dann wird es gepresst und sie haben Apfelsaft fürs ganze kommende Jahr und dann ist schon nicht einmal passiert, dass die dann keinen Kohleautomaten mehr brauchen und die Kinder wissen, woher das kommt und er sagt, das ist echt was funktioniert, also dieser Einblick. Genau, und da spreche ich eben auch an, also genau solche Sachen höre ich gern. Nicht, man muss sich diese Zeit nehmen und man muss sensibilisieren und die einzige Hoffnung, dass sich irgendetwas ändert, die einzige Hoffnung ist die Jugend und ist das Weitergeben an die nächsten Generationen, dass die endlich einmal, ich sage mal wortwörtlich, das Ruder rumreißen, wie es beim Segeln heißt und eine Kurswende herbeischaffen, weil die jetzige Generation, ich sag's ganz, ganz ehrlich, die 20-30-Jährigen, die fertig sind mit dem Studium, da merke ich noch keine Reaktion. Die lernen zwar sehr viel, dass der Hut brennt, aber sie reagieren noch nicht. Das Vertrauen, glaube ich, wird dann kommen, dass es auch sich auszahlt, etwas zu tun. Ja. Das waren die 16. Bienengespräche. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, mitgezahlt haben, die Biene auf die Schiene zu bringen. Das Zugfahrticket nach Vorarlberg, das habt ihr gezahlt. Das hat sich ausgezahlt, einfach auch von draußen Gespräche mitzubringen und dann über Internet, über den Bienenpodcast auch zu verschicken. Vielen Dank. Wer das noch tun möchte, wer die Biene auf die Schiene unterstützen möchte mit Zugfahrbeiträgen, ihr findet den Link dafür auf der Seite, auf der Internetseite www.bienenpodcast.at. Kommt auf alle Fälle an, wird dafür verwendet, die Zugfahrkarten zu den Interviewpartnern zu finanzieren. Dankeschön. Und das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Thank you.